Ursprung des römischen Gestanks entdecken können. In den Volksvierteln ist er weniger stark, im Beamtenviertel ist er schon auffallend. In der Gegend der Ministerien und um St. Peter ist er unerträglich. Jede Woche neue Verschwörungen.